Das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst. Nur Gott und sich erkennen, von wahrer Liebe brennen. Das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst, nicht unzulässig richten, noch Fremdes tun vernichten. Das ist der Christenkunst. Des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maßen messen. Das ist der Christenkunst. Das ist der Christenkunst. Nur Gott und sich erkennen, von wahrer Liebe brennen. Nicht unzulässig richten, noch Fremdes tun vernichten. Des Nächsten nicht vergessen, mit reichem Maße messen. Das ist der Christenkunst, der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschen Gunst, das macht bei Gott und Menschen Gunst, das ist der Christenkunst, das ist der Christenkunst. Das macht bei Gott und Menschen Gunst, das macht bei Gott und Menschen Gunst, das ist der Christenkunst.